Tja, diese Noobs, da hat sich wohl ein Schuss gelöst. Der Noob hat jetzt ein Loch. Auslaufen und merkt es nicht mal.